Als ich die Großeltern von der Station zurückgebracht hatte und sie nach dem Essen vor dem Kamin sitzend alles in den kleinsten Einzelheiten zu erzählen begannen, was sie seit den letzten Ferien erlebt hatten, wurde ich gewahr, dass ich ihnen gar nicht zuhörte. Die kleine Gittertür des Hofes befand sich unweit der Tür des Esszimmers. Beim Öffnen knarrte sie. Gewöhnlich wartete ich, wenn wir abends arbeitend beisammen saßen, heimlich auf dieses Knarren. Es folgte dann immer ein Geräusch von klappenden Holzschuhen, die auf der Schwelle gereinigt wurden, manchmal ein Geflüster von Leuten, die vorher noch etwas verabreden, ehe sie eintreten, und dann klopfte man. Es war ein Nachbar oder die Lehrerinnen, auf jeden Fall jemand, der kam, um uns den langen Abend zu verkürzen. An jenem Abend nun hatte ich nichts von außen zu erhoffen, weil alle, die ich liebte, in unserem Haus vereinigt waren. Und trotzdem hörte ich nicht auf, alle Geräusche der Nacht zu belauschen und zu erwarten, dass sich unsere Tür öffne. Der alte Großvater saß da mit dem struppigen Aussehen eines großen Hirten aus der Gascogne. Seine Füße hatte er schwer vor sich hingestellt, den Stock zwischen den Beinen, und beugte sich zur Seite, um seine Pfeife am Schuh auszuklopfen. Mit seinen feucht glänzenden guten Augen belichtete er alles, was die Großmutter erzählte, von der Reise, von ihren Hühnern, von den Nachbarn und von den Bauern, die noch nicht die Pacht bezahlt hatten. Aber ich war nicht mehr bei ihnen. Ich stellte mir vor, wie der Wagen heranrollte und plötzlich vor der Türe hielt. Mohn würde vom Bock springen und eintreten, als ob nichts geschehen sei. Oder vielleicht würde er erst die Stute nach La Belle Étoile zurückbringen, und ich müsste dann bald seinen Schritt auf der Landstraße und das Knarren des Gittertores hören. Aber nichts geschah. Der Großvater starrte vor sich hin, und seine Augenlider blieben oft lange geschlossen, als ob der Schlaf herannahe. Die Großmutter wiederholte etwas verschüchtert ihren letzten Satz, den niemand anhörte. »Ihr seid wegen des Jungen besorgt?« fragte sie endlich. Auf dem Bahnhof hatte ich sie nämlich ausgefragt. Sie hatte aber bei der Ankunft in Vierzon niemanden gesehen, der dem großen Mohn glich. Mein Kamerad hatte sich wahrscheinlich unterwegs verspätet, sein Versuch war misslungen. Auf der Rückfahrt hatte meine Enttäuschung in mir gearbeitet, während die Großmutter sich mit Mouche Boeuf unterhielt. Auf der vom Rauhreif weißen Landstraße flatterten kleine Vögel um die Füße des dahintrottenden Esels. Von Zeit zu Zeit hörte man in der großen Ruhe des frostigen Nachmittags aus der Ferne den Ruf einer Hirtin oder eines Buben, der seinem Kameraden aus seinem Tannendickicht heraus etwas zurief. Und jedes Mal ließ mich dieser Schrei, der von den öden Hügeln widerhallte, erzittern, als ob es die Stimme Mohns gewesen wäre, der mich aufforderte, ihm in die Ferne zu folgen. Während ich mir alles dies wieder ins Gedächtnis zurückrief, nahte die Stunde des Schlafengehens. Der Großvater war schon in das rote Zimmer gegangen, unseren Salon, der ganz feucht und eisig war, weil er seit dem vorigen Winter verschlossen war. Man hatte, damit er es sich dort bequem machen konnte, die Spitzendeckchen von den Lehnstühlen genommen, die Teppiche aufgerollt und zerbrechliche Gegenstände beiseite gestellt. Seinen Stock hatte er an einen Stuhl gelehnt und seine großen Schuhe unter einen Lehnstuhl gestellt und gerade sein Licht ausgelöscht. Wir waren im Begriff, uns gute Nacht zu sagen, als uns das Geräusch eines Wagens verstummen ließ. Es hörte sich an, als ob zwei Wagen sich in langsamem Trabe folgten. Dann schienen die Pferde in Schritt zu fallen und schließlich hörte das Geräusch unter den Fenstern des Esszimmers auf. Mein Vater hatte die Lampe genommen und öffnete die schon verschlossene Türe. Dann stieß er das Gittertor auf, ging bis zu den Stufen vor und hob das Licht über den Kopf, um zu sehen, was geschah. Man sah zwei Wagen. Das Pferd des einen war hinter dem ersten Wagen angebunden. Ein Mann sprang vom Bock und zögerte. »Ist hier die Mairie?« fragte er sich nähernd. »Können Sie mir sagen, wo Herr Fromentin, der Pächter von La Belle Étoile, wohnt? Ich habe seinen Wagen und seine Stute führerlos an einem Weg bei der Landstraße nach Saint-Loup-des-Bois gefunden. Mit meiner Laterne habe ich Namen und Ort auf dem Schilde lesen können. Und da es auf meinem Wege lag, so habe ich das Gespann hierher gebracht, um einen Unfall zu verhüten, aber ich habe mich dadurch arg verspätet.« Wir standen ganz verdutzt da. Mein Vater näherte sich und beleuchtete den Wagen mit seiner Lampe. »Es ist gar nichts von einem Kutscher zu sehen«, sagte der Mann, »nicht einmal eine Decke. Das Tier ist müde und hinkt ein bisschen.« Ich hatte mich vorgedrängt und betrachtete mit den anderen dieses verloren gegangene Gespann, das wie ein von der Flut an den Strand getriebenes Wrack zu uns zurückkehrte. Das erste und vielleicht letzte Wrack, des Mohnschen Abenteuers. »Wenn es bis zu Fromentin zu weit ist«, sagte der Mann, »so will ich den Wagen hier lassen. Ich habe schon viel Zeit verloren, und man wird bei mir zu Hause unruhig sein.« Mein Vater stimmte zu. So konnten wir noch an diesem Abend das Gespann nach La Belle Étoile zurückbringen, ohne zu sagen, was geschehen war. Später würde man entscheiden, was man den Leuten erzählen sollte und an Mohns Mutter schreiben. Der Mann schlug das Glas Wein aus, das wir ihm anboten, und trieb sein Pferd an. Mein Großvater rief aus dem Zimmer, wo er das Licht wieder angezündet hatte, während wir wortlos ins Haus traten und mein Vater den Wagen zum Gute brachte: »Nun ist der Junge wieder zurückgekehrt?« Die Frauen verständigten sich eine Sekunde lang mit Blicken. »Gewiss, er war bei seiner Mutter, schlaf nur gut und beunruhige dich nicht.« »Nun, desto besser, das dachte ich mir schon«, sagte er. Und befriedigt löschte er sein Licht aus und legte sich auf die andere Seite, um zu schlafen. Die gleiche Erklärung gaben wir den Leuten des Städtchens. Mit einem Brief an die Mutter des Flüchtlings beschlossen wir noch zu warten und behielten unsere Unruhe 3 Tage lang für uns. Der 4. Tag war einer der kältesten dieses Winters. Die ersten Ankömmlinge am frühen Morgen wärmten sich auf dem Hofe, indem sie um den Brunnen herumschlitterten. Sie warteten auf das Anzünden des Schulofens, um dann hineinzueilen. Mehrere Schüler standen hinter der Türe, um zu sehen, wie die Jungen vom Land ankämen. Einer von ihnen hatte ein erfrorenes Eichhörnchen mitgebracht, das er auf der Landstraße gefunden hatte. Ich erinnere mich, wie er versuchte, das langgezogene, steife Tier mit den Krallen an einem Pfahl im Schulhof aufzuhängen. Dann begann die langweilige winterliche Unterrichtsstunde. Ein plötzlicher Schlag gegen das Fenster ließ uns den Kopf heben. Wir sahen den großen Mohn an der Türe stehen und vor dem Eintreten den Raureif von seiner Bluse schütteln, mit erhobenem Haupt und wie geblendet. Die beiden Schüler auf der nahe der Tür stehenden Bank stürzten hin, um zu öffnen. Am Eingang hörte man ein unverständliches Getuschel und endlich entschloss sich der Flüchtling, in die Schule einzutreten. Herr Sorel war vom Katheder heruntergestiegen, wo er gerade im Begriff war, uns zu diktieren, und Mohn ging mit einer angriffslustigen Miene auf ihn zu. Ich erinnere mich, wie schön ich in diesem Augenblick den großen Kameraden fand, trotz seines erschöpften Aussehens und seiner wohl infolge im Freien verbrachter Nächte geröteten Augen. Er ging bis zum Katheder vor und sagte mit sicherem Ton, wie jemand, der eine Auskunft bringt: »Ich bin zurückgekehrt, Herr Sorel.« »Das sehe ich wohl«, antwortete Herr Sorel, indem er ihn neugierig betrachtete. »Setze dich auf deinen Platz.« Der Junge wandte sich zu uns mit etwas gebeugtem Rücken und spöttischem Lächeln, wie es große, ungezogene Schüler haben, wenn sie bestraft werden, und mit einer Hand das Ende des Tisches fassend, ließ er sich auf seine Bank gleiten. »Nimm hier dieses Buch«, sagte der Lehrer. Alle Köpfe drehten sich dabei Mohn zu. »Während deine Kameraden ihr Diktat beenden.« Der Unterricht ging fort wie vorher. Von Zeit zu Zeit drehte sich der große Mohn nach meiner Seite, dann sah er aus dem Fenster nach dem weißen, schneebedeckten, unbeweglich daliegenden Garten und den öden Feldern, auf denen manchmal ein Rabe sich niederließ. In der Klasse herrschte in der Nähe des rotglühenden Ofens eine drückende Hitze. Mein Kamerad stützte beim Lesen den Kopf in die Hand. »Ich möchte gern zu Bett gehen, Herr Sorel«, sagte er endlich. »Das ist jetzt die 3. Nacht, in der ich nicht schlief.« »Geh«, sagte Herr Sorel, dem vor allem daran lag, einen Zwischenfall zu vermeiden. Beim Mittagessen fand ich ihn vor dem Feuer sitzend bei den ganz verdutzten Großeltern. Die einzige Erinnerung, die ich an dieses Mittagessen habe, ist die an ein allgemeines Schweigen und große Verlegenheit. Alles war kalt, das Wachstuch ohne Tischtuch, kalter Wein in den Gläsern, die roten Fliesen unter unseren Füßen. Man hatte beschlossen, den Flüchtling nichts zu fragen, um ihn nicht zum Widerstand zu reizen, und er benützte die Atempause, um kein Wort zu sagen. Endlich, als der Nachtisch vorüber war, konnten wir beide auf den Hof gehen. Auf einen Schulhof am Nachmittag, auf dem die Holzschuhe den Schnee weggetreten hatten und das Tauwasser von den Dächern heruntertropfte, auf einen Hof, erfüllt von spielenden und durchdringenden Schreien. Mein Kamerad eilte in die Klasse der Großen, wohin ich ihm folgte, und schloss die Glastüre gerade zur rechten Zeit, um den Ansturm der Verfolger abzuhalten. Er entdeckte einen kleinen Atlas, den er auf dem Katheder, die Ellenbogen auf dem Pult und den Kopf zwischen den Händen sofort eifrig studierte. Ich war gerade dabei, mich neben ihn zu stellen. Ich hätte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und wir hätten sicherlich auf der Karte den von ihm zurückgelegten Weg verfolgt, als plötzlich die Verbindungstüre zur Klasse der Kleinen sich unter einem heftigen Druck ganz weit öffnete und Jasmin Delouche, gefolgt von einem Jungen aus dem Städtchen und drei anderen vom Land, mit Triumphgeschrei hereindrang. Jasmin Delouche, obwohl ziemlich klein, war einer der Ältesten des Oberkurses. Er war auf den großen Mohn sehr eifersüchtig, wenn er sich auch als seinen Freund ausgab. Vor der Ankunft unseres Pensionärs war er, Jasmin, der Haupthahn der Klasse. Bei seinem Eintritt hob Mohn den Kopf und rief den Jungen, die sich zum Ofen drängten, mit gerunzelten Brauen zu, man kann hier auch keine Minute ruhig sein. Der andere höhnte, ho, weil du drei Tage lang ausgerissen bist, glaubst du, dass du jetzt hier den Herrn spielen kannst? Und die anderen in seinen Streit hineinziehend, du wirst uns nicht herausbringen, verstehst du? Aber schon war Mohn auf ihm. Zuerst gab es ein Drängeln, die Blusenärmel krachten und gingen aus den Nähten. Nur Martin, einer der Jungen vom Lande, die mit Jasmin eingedrungen waren, mischte sich ein und sagte mit geblähten Nüstern, den Kopf wie ein Wilder schüttelnd, »Wirst du ihn in Ruhe lassen?« Mohn warf ihn mit einem heftigen Stoß, so dass er taumelte und die Arme ausstreckte in die Mitte der Klasse. Dann ergriff er mit der einen Hand Delouche am Halse, öffnete mit der anderen die Tür und versuchte, ihn hinauszuwerfen. Jasmin hielt sich an den Tischen fest und schleifte mit den Füßen auf den Fliesen, als die Wohnungstür sich halb öffnete und Herr Sorel erschien, den Kopf nach der Küche gedreht, um, bevor er eintrat, eine Unterhaltung mit irgendjemandem zu beendigen. Sofort hielt die Schlacht ein. Mohn setzte sich auf seinen Platz mit aus den Nähten gegangenen und zerknitterten Ärmeln. Jasmin schrie mit ganz rotem Kopf, »Er kann jetzt nichts mehr vertragen. Er hält sich für schlau und bildet sich vielleicht ein, wir wüssten nicht, wo er gewesen ist.« »Dummkopf, ich weiß es selbst nicht«, antwortete Mohn in die schon eingetretene Stille. Dann zuckte er die Achseln und begann, den Kopf auf die Hände gestützt, seine Lektion zu lernen. Unser Zimmer war, wie ich schon sagte, eine große Dachstube, halb Mansarde, halb Stube. Die anderen daneben liegenden Räume hatten Fenster und ich weiß nicht, warum dieses Zimmer sein Licht nur durch eine Dachluke bekam. Dort fanden wir beide, Augustin und ich, uns am Abend jenes Wintertages wieder zusammen. Während ich im Handumdrehen meine Kleider ausgezogen und sie in einen Haufen auf einen Stuhl am Kopfende meines Bettes geworfen hatte, begann mein Kamerad wortlos sich langsam zu entkleiden. Von meinem eisernen, mit Kretonvorhängen versehenen Bette aus, in dem ich bereits lag, sah ich seinem Tun zu. Manchmal setzte er sich auf sein niedriges Bett, das ohne Vorhänge war, manchmal erhob er sich und ging hin und her, wobei er sich weiter auszog. Das Licht, das er auf einen kleinen, von Zigeunern geflochtenen Rohrstuhl gestellt hatte, warf seinen hin und her irrenden riesigen Schatten auf die Wand. Ordentlicher als ich faltete er seinen Schulanzug mit zerstreuter und bitterer Miene, aber sorgfältig zusammen und hing ihn weg. Ich sah, wie er auch seinen schweren Gürtel auf einen Stuhl legte, dann seine schwarze, stark zerknitterte und schmutzige Bluse zusammengelegt auf die Lehne hing und eine Art dicken, blauen Überrocks, den er unter der Bluse trug, auszog. Dann bückte er sich, wobei er mir den Rücken zudrehte, um den Rock auf dem Fußende seines Bettes auszubreiten. Als er sich aber aufrichtete und mir zuwandte, bemerkte ich, statt der kleinen Weste mit Kupferknöpfen, die wir alle unter dem Überrock trugen, eine seltsame, seidene, tief ausgeschnittene Weste, die unten mit einer ganz engen Reihe kleiner Perlmutterknöpfe abschloss. Es war ein reizendes, fantastisches Kleidungsstück, wie es wohl die jungen Leute, die mit unseren Großmüttern tanzten, auf den Bällen von 1830 trugen. Ich sehe in diesem Augenblick den großen bäuerlichen Schüler vor mir, Barhaupt, denn er hatte seine Mütze sorgfältig auf die anderen Kleider gelegt, mit seinem so jungen, kühnen und schon so harten Gesicht. Er hatte den Gang durch das Zimmer wieder aufgenommen, als er begann, dieses geheimnisvolle Stück eines Kostüms, das ihm nicht gehörte, aufzuknöpfen. Und es war sonderbar anzusehen, wie er in Hemdsärmeln, mit seiner zu kurzen Hose und seinen kotbedeckten Schuhen die Hand an diese Weste eines Marquis legte. Sobald er sie berührt hatte, schreckte er plötzlich aus seinem Trauma auf, drehte mir das Gesicht zu und betrachtete mich beunruhigt. Ich hatte etwas Lust zu lachen. Er lächelte zu gleicher Zeit wie ich und sein Gesicht hellte sich auf. »Oh, sage mir noch, was ist das?« fragte ich, kühn gemacht, mit leiser Stimme. »Wo hast du sie gefunden?« Aber sein Lächeln verschwand sofort. Er fuhr zweimal mit seiner Hand über seine kurzgeschnittenen Haare und plötzlich, wie jemand, der einem Wunsch nicht mehr widerstehen kann, zog er über die feine Spitzenkrause seine Wolljacke, die er fest zuknöpfte, und seine zerknitterte Bluse. Dann betrachtete er mich einen Augenblick zögernd von der Seite. Schließlich setzte er sich auf den Rand seines Bettes, zog seine Schuhe aus, die geräuschvoll auf den Boden fielen, und streckte sich vollständig angekleidet wie ein Soldat im Alarmquartier aufs Bett und blies das Licht aus. In der Nacht erwachte ich plötzlich. Mohn stand mitten im Zimmer, seine Mütze auf dem Kopf, und suchte auf dem Kleiderständer etwas, eine Pelerine, die er umhängte. Das Zimmer war sehr dunkel. Selbst das Leuchten fehlte, das manchmal der Widerschein des Schnees hineinwirft. Ein unheimlicher, eisiger Wind blies in dem toten Garten und über das Dach. Ich richtete mich etwas auf und rief ihm halblaut zu, »Mohn, du gehst wieder fort?« Er antwortete nicht. Da sagte ich ganz außer mir, »Gut, ich gehe mit dir. Du musst mich mitnehmen.« Und ich sprang aus dem Bett. Er näherte sich mir, ergriff mich beim Arm und drückte mich wieder aufs Bett. »Ich kann dich nicht mitnehmen, François. Wenn ich meinen Weg gut kennen würde, könntest du mich begleiten. Aber ich muss ihn erst auf der Karte wiederfinden, und das gelingt mir nicht.« »Dann kannst du aber nicht weggehen.« »Es ist wahr, es hat keinen Zweck«, sagte er entmutigt. »Also gehe ich wieder ins Bett. Ich verspreche dir, nicht ohne dich fortzugehen.« Dies war nicht die einzige Nacht, wo ich ihn durch das Geräusch seiner Schritte aufgeweckt, etwa gegen 1 Uhr morgens durch das Zimmer und die Bodenkammern gehen fand. Wie jene Seeleute, die sich nicht abgewöhnen können, zur Zeit der Wache aufzustehen und die in ihren bretonischen Häuschen sich zur vorgeschriebenen Zeit erheben und ankleiden, um die Nacht auf dem Festlande zu durchwachen. So wurde ich 2 oder 3 Mal im Januar und in der ersten Hälfte des Februar aus meinem Schlafe geweckt. Der große Mond stand da, vollständig angezogen, die Pelerine umgehängt, bereit fortzugehen. Und jedes Mal hielt er am Rande dieses geheimnisvollen Landes, in das er schon einmal geflüchtet war, an und zögerte. Im Begriff, den Riegel von der Treppentüre zurückzuschieben und durch die Küchentüre, die er leicht hätte öffnen können, ohne dass ihn jemand gehört hätte, zu fliehen, wich er wieder zurück. Dann ging er stundenlang mitten in der Nacht fieberhaft nachdenkend durch die leeren Bodenkammern. Endlich, eines Nachts, etwa Mitte Februar, legte er leise die Hand auf meine Schulter und weckte mich. Der Tag war sehr bewegt gewesen. Mohn, der alle Spiele seiner früheren Kameraden ganz vernachlässigte, war während der letzten Abendpause auf seiner Bank sitzen geblieben, ganz damit beschäftigt, einen geheimnisvollen kleinen Plan zu entwerfen, wobei er mit dem Finger unter langen Berechnungen auf einer Karte des Departements Cher herumfuhr. Zwischen uns bestand jetzt eine Art von Bündnis. Das Versprechen, das er mir gegeben hatte, mich mitzunehmen, ohne mir, wie sonst alle Leute, zu sagen, ich könne nicht laufen, hatte mich ihm für immer verbunden. Und ich hörte nicht auf, an seine geheimnisvolle Reise zu denken. Ich hatte mir eingeredet, dass er sicherlich ein junges Mädchen getroffen hatte, das zweifellos unendlich viel schöner als alle aus unserer Gegend war, viel schöner als Jeanne, die man im Garten der Ordensschwestern durch das Schlüsselloch sehen konnte, und schöner als Madeleine, die Tochter des Bäckers, die ganz rosig und blond war. Schöner als Jenny, die Tochter der Gutsherren, die wundervoll, aber wahnsinnig und immer eingesperrt war. Sicher dachte er, wie ein Romanheld in der Nacht an ein junges Mädchen. Und ich hatte beschlossen, mit ihm mutig beim ersten Male, wenn er mich wecken würde, darüber zu reden. Am Abend dieser neuen Schlacht waren wir beide nach 4 Uhr damit beschäftigt, die Gartenwerkzeuge hineinzuschaffen, Hacken und Schaufeln, die dazu gedient hatten, Löcher zu graben, als wir Schreie auf der Landstraße hörten. Es war eine Bande junger Leute und Buben, die zu Vieren im Laufschritt in Reihen wie eine gut geführte Kompanie vorüberkamen, geführt von Delouche, Daniel, Giraudin und einem anderen, den wir nicht kannten. Sie hatten uns bemerkt und verhöhnten uns, so sehr sie konnten. Das ganze Städtchen war also gegen uns, und dort draußen wurde irgendein kriegerisches Spiel vorbereitet, an dem wir nicht teilnehmen durften. Mohn stellte, ohne ein Wort zu sagen, Hacke und Schaufel, die er auf der Schulter hatte, in den Schuppen. Um Mitternacht aber fühlte ich seine Hand auf meinem Arm und erwachte jählings. »Steh auf«, sagte er, »wir gehen.« »Kennst du denn jetzt den Weg bis zu Ende?« »Ich kenne einen großen Teil, und es bleibt uns nichts übrig, als den Rest zu Ende zu finden«, antwortete er mit zusammengebissenen Zähnen. »Höre zu, Mohn«, sagte ich mich aufrichtend, »höre zu. Wir können nur eines tun. Wir müssen alle beide am hellen Tag den Teil des Weges suchen, der uns fehlt, und dabei deinen Plan benutzen. Aber dieser Teil ist sehr weit von hier.« »Schön. Dann werden wir in diesem Sommer hinfahren, wenn die Tage länger sind.« Ein langes Stillschweigen entstand, das besagte, dass er einverstanden war. »Da wir zusammen versuchen wollen, das junge Mädchen, das du liebst, wiederzufinden, Mohn«, sagte ich endlich, »so verrate mir, wer sie ist. Erzähle mir von ihr.« Er setzte sich auf das Fußende meines Bettes. Im Schatten sah ich seinen gebeugten Kopf, seine gekreuzten Arme und die Knie. Dann atmete er tief wie einer, der seit langer Zeit ein schweres Herz mit sich herumträgt und der endlich sein Geheimnis jemandem anvertrauen will. Mein Kamerad erzählte mir in dieser Nacht nicht alles, was er auf der Landstraße erlebt hatte. Als er sich endlich, in jenen Tagen der Not, von denen ich später sprechen werde, entschloss, mir alles anzuvertrauen, bewahrte ich es lange als das größte Geheimnis unserer Jugendzeit. Aber heute, wo alles zu Ende ist, jetzt, wo nichts als Staub blieb von so viel Schlechtem und so viel Gutem, kann ich sein seltsames Abenteuer erzählen. Es war 2:30 Uhr nachmittags. Mohn ließ bei dem eisigen Wetter sein Pferd auf der Straße von Vierzon gut ausgreifen, denn er wusste, dass er nicht viel Zeit hatte. Zunächst wollte er sich nur einen Spaß machen und uns alle überraschen, wenn er 4 Uhr in seinem Wagen Großvater und Großmutter Charpentier brächte, denn in diesem Augenblick hatte er sicherlich noch keine anderen Absichten. Allmählich, als die Kälte durchdrang, wickelte er seine Beine in die zunächst zurückgewiesene Decke, die ihm die Leute von La Belle Étoile schließlich aufgedrängt hatten. 2 Uhr fuhr er durch das Dorf La Motte. Er war noch niemals zur Zeit des Unterrichts durch ein solches Dorf gekommen, und es machte ihm Vergnügen, es so verlassen und verschlafen zu sehen, kaum dass sich ab und zu ein Vorhang hob, durch den ein neugieriges Frauengesicht sah. Am Ausgang von La Motte, gleich hinter dem Schulhause, schwankte er zwischen 2 Straßen und glaubte sich zu erinnern, dass man, nach Vierzon zu kommen, links fahren müsse. Niemand war da, den er hätte fragen können. Er trieb seine Stute wieder zum Trab an auf der jetzt schmalen und schlecht gepflasterten Straße. Einige Zeit fuhr er einen Tannenwald entlang und traf endlich einen Frachtkutscher, den er, seine Hände als Schalttrichter benutzend, fragte, ob er wohl auf der Straße nach Vierzon wäre. Die Stute zog an den Zügeln und begann weiterzutraben. Der Mann hatte offenbar nicht verstanden, was er fragte. Er schrie irgendetwas und beschrieb dabei eine undeutliche Geste. Und so setzte Mohn seinen Weg auf gut Glück fort. Wieder fuhr er durch das weite, gefrorene Land, ohne irgendeine Abwechslung oder Erhebung. Manchmal flog durch den Wagen erschreckt eine Elster auf und setzte sich weit hinten auf eine wipfellose Ulme. Mohn hatte seine große Decke wie einen Umhang auf die Schulter gelegt. Er streckte die Beine aus, und auf eine Seite des Wagens gelehnt, musste er wohl ziemlich lange geschlafen haben. Als Mohn infolge der Kälte, die sogar durch die Decke drang, wieder erwachte, bemerkte er, dass die Landschaft sich verändert hatte. Er sah nicht mehr den weit entfernten Horizont, den großen weißen Himmel, an dem der Blick sich verlor, sondern kleine, noch grüne Wiesen mit hohen Hecken. Links und rechts floss das Wasser der Gräben unter dem Eis. Alles ließ die Nähe eines Flusses ahnen, und aus der Straße war ein enger, schlechter Weg zwischen hohen Hecken geworden. Die Stute hörte plötzlich auf zu traben. Mohn wollte sie durch einen Peitschenhieb wieder in lebhafteren Gang setzen, aber sie fuhr fort, mit äußerster Langsamkeit im Schritt zu gehen, und als Mohn die Hand auf den Vorderrand des Wagens gestützt hinuntersah, bemerkte er, dass sie auf einem Hinterbein hinkte. Er sprang sofort sehr beunruhigt herunter. »Wir werden nie zum Zuge nach Vierzon kommen«, sagte er halblaut, und er wagte nicht, sich einzugestehen, was ihn am meisten beunruhigte, nämlich, dass er sich vielleicht im Wege getäuscht hatte und gar nicht mehr auf der Straße nach Vierzon war. Er untersuchte lange den Fuß des Pferdes, entdeckte aber keine Verletzung. Die Stute hob sehr furchtsam jedes Mal den Fuß, sobald Mohn sie berühren wollte, und kratzte mit ihrem schweren, ungeschickten Huf den Boden. Er begriff endlich, dass sie nur einen Stein im Hufe hatte. Als im Umgang mit Tieren erfahrener Bursche bückte er sich und versuchte, den rechten Fuß mit seiner linken Hand zu fassen und zwischen seine Knie zu nehmen. Aber er wurde durch den Wagen gehindert. Zweimal entwand sich ihm die Stute und ging einige Meter vor. Der Wagentritt stieß ihm an den Kopf und das Rad verletzte ihn am Knie, aber mit Hartnäckigkeit gelang es ihm schließlich doch, des furchtsamen Tieres Herr zu werden. Aber der Stein war so tief eingedrungen, dass Mohn sein Bauernmesser herausziehen musste, um Erfolg zu haben. Als er endlich fertig war und den Kopf erhob, halb schwindlig und mit trüben Augen, bemerkte er mit Schrecken, dass es fast Nacht war. Jeder andere als Mohn wäre sofort umgekehrt. Dies wäre das einzige Mittel gewesen, sich nicht noch weiter zu verirren. Aber beim Nachdenken sagte er sich, dass er jetzt sehr weit von La Motte sein musste. Außerdem konnte die Stute, während er schlief, einen Querweg eingeschlagen haben. Jedenfalls musste dieser Weg hier ihn doch mit der Zeit zu irgendeinem Dorfe führen. Zu allen diesen Gründen kam noch, dass der große Bursche, als er wieder auf den Wagen stieg, während das ungeduldige Pferd schon an den Zügeln zog, in sich den verzweifelten Wunsch aufsteigen fühlte, irgendetwas zu erreichen und an irgendeinem Orte anzukommen, trotz aller Hindernisse. Er schlug auf die Stute ein, die einen Seitensprung machte und dann lostrabte. Die Dunkelheit nahm zu. Auf dem holprigen Wege war jetzt gerade noch so viel Platz, dass der Wagen durchfahren konnte. Manchmal verfing sich ein abgestorbener Zweig der Hecke im Rad und zerbrach mit knackendem Geräusch. Als es ganz dunkel war, dachte Mohn plötzlich mit Herzbeklemmung an den Speisesaal von Saint-Agathe, in dem wir um diese Stunde wohl alle vereinigt waren. Dann packte ihn der Zorn und dann der Ehrgeiz und eine tiefe Freude darüber, dass er so entflohen war, ohne es gewollt zu haben.